Nur Mut. Stellen Sie einander 36 persönliche Fragen und beschleunigen Sie eine Annäherung. Über 1000 Testpersonen haben an Arthur Aarons Forschungsexperiment teilgenommen. Und die Resultate sind überragend. Wir legen los. Kluge Gefühle. Hörspiel nach dem Theaterstück von Mariam Saré. Erstens, nehmen Sie sich 3 Minuten und erzählen Sie einander Ihre Lebensgeschichte in so vielen Details wie möglich. Zweitens, nennen Sie 3 Dinge, die Sie und Ihr Partner gemeinsam haben sollten. Drittens, fragen Sie Ihr Gegenüber, welcher Tod würde in der Familie am besten verkraftet werden? Viertens, haben Sie eine heimliche Vorahnung, wie Sie sterben werden? Tara? Mama? Ich kündige. Was? Den Job. Mama, das ist kein Job. Ich zahle dich nicht mal. Kein Job? Was ich für dich mache, ist kein Job? Was ist passiert? Nichts. Kriegst du zu viele Anrufe? Ach, es ruft doch kaum einer an. Was ist dann los? Die Afghanin ist los. Keine Sekunde halte ich die mehr aus. Sahir. Mama, die Afghanin hat einen Namen. Meinetwegen Sahir, wenn es dich glücklich macht. Immer will sie persisch mit mir sprechen, mit ihrem scheußlichen Akzent, den kein Mensch versteht. Aber ihre Geschichten, die sind zum Verrücktwerden. Was wollte sie denn? Was kann sie schon wollen? Mitleid will sie und immer die gleiche Leier. Ganz alleine sei sie barfuß aus Afghanistan nach Deutschland gelaufen. Mit nichts außer dem Kleid an ihrem Körper. Die Taliban immer auf ihren Fersen. Erstmal, wenn sie wirklich vor den Taliban geflohen ist, warum hat sie dann überhaupt ein Kleid an und keine Burka? Und dann nach Deutschland gelaufen, wirklich. Das kann nicht ihr Ernst sein. Ach, ich finde das einfach nur stillos. Mir würde das im Traum nicht einfallen, mit meiner Geschichte so hausieren zu gehen. Aber die Sahir wartet nur darauf, dass einer danach fragt, wo sie herkommt, und dann ist kein Halten mehr. Ach, ich bin sicher, die Taliban sind froh, sie los zu sein. Ich verstehe nicht, warum du dich überhaupt mit ihr unterhältst. Das gibt's ja nicht zu verstehen. Sie ruft mich ständig an. Mama, sie ruft nicht dich an, sie ruft mich an. Aber es klingelt bei mir. Es klingelt bei dir, weil das eine Umleitung ist und du meine Anrufe entgegennimmst. Ja, eben. Und dann muss ich mit ihr reden. Nicht reden, du sollst den Namen notieren und ausrichten, dass ich zurückrufe. Hör auf, mich anzuschreien. Ich schreie nicht. Doch, du schreist. Mama, ich schreie nicht. Es tut mir leid, dass du das Gefühl hast, ich würde schreien, aber... Gefühl? Ich brauche kein Gefühl. Ich habe Ohren. In Ordnung. Vergessen wir es. Notier einfach den Namen und sag, ich rufe zurück. Mach ich. Den ganzen Tag mache ich nichts anderes. Mein ganzes Leben habe ich für andere gearbeitet. Aber von meiner Tochter muss ich mich dafür anschreien lassen. Tut mir leid, ich werde nicht mehr schreien. Jedenfalls habe ich der Sahir gesagt, dass ihr Neffe Samir keine Chance in Deutschland hat. Als alleinstehender Mann werden sie ihn ins Gefängnis stecken und abschieben. Das hast du nicht gesagt. Doch. Ich versuche jetzt ruhig zu bleiben und mich nicht aufzuregen, was nicht so einfach ist, Mama, aber gut. Samir ist extrem labil. Seit Monaten versuche ich schon, sein Vertrauen zu gewinnen. Und dass du mir jetzt so dazwischengrätschst, ruiniert mir nicht nur meinen Fall, sondern ist bei einem so traumatisierten Mandanten einfach nur menschenverachtend. Och, jetzt übertreib mal nicht. Wenn seine Tante mich anruft und nach meiner Meinung fragt, soll ich dann nicht sagen, was ich denke? Sie ruft nicht dich an, sie ruft mich an. Ich vertrete ihn. Ich werde dafür bezahlt. Halt dich da bitte einfach raus. Erst soll ich für dich arbeiten, dann soll ich mich raushalten. Ich weiß wirklich nicht, was du von mir willst. Ich möchte, dass du mir weiterhin hilfst, aber meinen Mandanten bitte keine Ratschläge gibst. Arbeitest. Ja, okay, dann arbeitest. Danke für deine Arbeit, Mama. Gerne. Ich komme später zum Essen. Ich habe keine Zeit, leider. Wie? Ich dachte, wir verbringen den Abend zusammen und du kochst für mich. Ich möchte mein Buch zu Ende lesen. Dein Buch? Ach so, okay. Du hattest mir halt versprochen, dass ich vorbeikommen kann, wenn ich nicht alleine essen möchte. Jetzt sei nicht traurig. Wir können morgen zusammen essen. Ich bin nicht traurig. Wie läuft denn die Suche? kümmerst du dich drum? Mama, bitte, ich habe keine Zeit für einen Mann. Ich arbeite wie eine Geisteskranke. Du weißt, du bist schon 35. Wie sollte ich das vergessen? Du erinnerst mich ja ständig dran. Ich sag ja nur, mein Schatz. Außerdem habe ich der Sahira natürlich nicht gesagt, dass ihr Neffe keine Chance hat. Ich bin ja nicht dumm. Ich habe ihr nur gesagt, dass du eine hervorragende Anwältin bist, die problemlos jedem Afghan Asyl besorgen kann. Und dass sie das gern all ihren afghanischen Verwandten ausrichten kann. Das ist ganz lieb von dir, Mama. Danke. Bis morgen. Bis morgen, mein Schatz. Wenn Sie heute Abend sterben würden, ohne die Möglichkeit, ein letztes Mal mit jemandem zu sprechen, was würden Sie am meisten bereuen, nicht gesagt zu haben? Verdammt, jetzt geh ran. Rabia, der Typ von der Dating-Seite antwortet nicht mehr. Eben meinte er noch, dass er mit mir auf eine einsame Insel will, weil ich so naiv bin, und jetzt ist er plötzlich weg. Er hat nicht wirklich naiv gesagt. Doch, das Frauenfeindliche ist Strategie. Jedenfalls habe ich ihm jetzt eine Frage von Arthur Aaron gestellt. Von wem? Ist egal, also... Tada, warte. Oscar, ich telefoniere jetzt. Die Frage war... Entschuldige, Tada, warte kurz. Was ist? Das Passwort. Nein, du kriegst das Passwort nicht. Tada? Okay. Mama. Er antwortet nicht. Entspann dich einfach. Vielleicht ist er auf dem Klo. Mama. Das kann nicht sein. Er ist gerade aktiv. Er kann auch aktiv sein, Mama, wenn er auf dem Klo ist. Stimmt, aber warum antwortet er dann nicht? Und Tada, das Gespräch wird jetzt komisch. Mama. Oscar, es reicht. Wir haben darüber gesprochen. Computerfreie Zeit. Lies ein Buch. Fick dich ins Knie. Was hast du gesagt? Nimm das sofort zurück, sonst spielst du nie wieder. Oh Gott. Rabia, er hat gerade was gepostet. Ja, und? Er antwortet seit 18.32 Uhr nicht mehr. Es ist jetzt 18.44 Uhr und jetzt postet er plötzlich ein lustiges Foto. Meinst du, er findet mich zu ernst? Nein. Was dann? Nicht. Das hat wahrscheinlich nichts mit dir zu tun. Wie kann es nichts mit mir zu tun haben? Wir waren mitten im Gespräch. Ihr habt gechattet. Ja, eben. Ich verstehe das nicht. Tada, der Typ hat einen Blog. Das ist sein Job, Dinge zu posten. Oscar, weg vom Router. Ich glaube, es geht los. Kann ich dir kurz den Verlauf vorlesen und du sagst mir, warum er nichts mit mir zu tun haben will? In dein Zimmer! Ja, lies. Also, du schreibst, du würdest auf eine einsame Insel eine Zahnbürste mitnehmen. Das ist lustig. Ich, warum? Er, weil das für eine Dating-Plattform sehr pragmatisch klingt. Ich, aber es stimmt. Er, das mag ich an dir. Ich, das Pragmatische? Er, ja. Ich, danke. Er, bitte. Ich, was würdest du mitnehmen? Er, meine Mutter. Ich, wirklich? Er, das war ein Spaß. Ich, hihi. Er, vielleicht dich, wenn du weiter so naiv bist. Ich bin nicht naiv. Das habe ich ja schon gesagt. Jedenfalls ich dann weiter. Welchen Tod in deiner Familie würdest du am besten verkraften? Warte, das hast du nicht gefragt. Doch. Warum würdest du irgendjemanden auf der Welt so eine Frage stellen? Wie, das soll uns näher bringen. Und, was hat er gesagt? Na, nichts! Antwortet ja nicht mehr. Oscar, das ist das letzte Mal. Ich schwöre, ich schmeiß den Computer aus dem Fenster und dich hinterher. Hast du mich verstanden? Entschuldige bitte. Aber Oscar will die ganze Zeit dieses Folterspiel spielen. Bitte was? So ein Computerspiel mit einer völlig inakzeptablen Folterszene. Inakzeptabel! Hörst du mich, Oscar? Aha. Entschuldige, ich wollte nicht taktlos sein. Schon okay. Wirklich. Wie geht's deiner Mutter mit ihrem neuen Job? Oh, das ist kein Job. Sie hilft mir aus. Es läuft super, ihr gefällt es gut und ich habe weniger Arbeit. Was mache ich jetzt mit dem Typ? Dich auf was anderes konzentrieren. Musst du dich nicht um die Afghanen kümmern? Also jetzt redest du schon wie meine Mutter. Diese Leute haben Namen. Oh, ja, ich muss mich um ihn kümmern. Ich mache das jetzt. Bis später. Tschüss, danke. Ihre Arbeit? Wird immer lächerlicher. Die Gesetzgebung denkt sich jeden Tag eine neue Schweinerei aus, um zu verschleiern, dass sie die Leute lieber im Mittelmeer ertrinken sehen, als auch nur einer weiteren Person Asyl zu gewähren. Afghanistan ein sicheres Herkunftsland, während die halbe Welt ihre Soldaten dort noch stationiert hat. Aber ist auch egal, ich möchte nicht darüber sprechen. In der letzten Sitzung sprachen wir über Ihre Mutter. Ich bin zu dem Schluss gekommen, mich ihrer zu entledigen. Was fällt Ihnen dazu ein? Nichts. Und wenn doch? Dass in dem Wort Analytiker das Wort Anal steckt, ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Kommen Sie, es war lustig. Was genau finden Sie daran lustig? Ich weiß um meinen Fäkalhumor, aber Ihre ständige Nachfragerei ist genauso infantil. Wir können auch schweigen. Nee, ist gerade so nett. Worüber sind Sie so wütend? Über Sie. In Ordnung? Nein, es ist nicht in Ordnung. Ich will jetzt eine Antwort. Warum schreibt er nicht zurück? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Warum nicht? Weil ich nicht mit ihm arbeite, sondern mit Ihnen. Ganz genau. Ich stelle Ihnen die Frage und würde mich sehr über eine Antwort freuen. Er meldet sich seit gestern nicht bei Ihnen. Was versetzt Sie daran so in Panik? Ich bin nicht in Panik und ich möchte nicht darüber sprechen. Dann können wir auch nicht dahinter kommen, was in Ihnen vorgeht. Das weiß ich, verdammt nochmal. Ich schäme mich, darüber zu sprechen. Ich bin zu klug für solche Gefühle. Zu klug? Ja, und zu emanzipiert. Verstehe. Er hat mich vergessen. Ich bin ihm zu kompliziert. Er hat eine andere. Er findet mich unattraktiv. Zufrieden? Sie müssen mich nicht zufriedenstellen. Nachstellung. Wissen Sie, was das heißt? Ja. Das ist eine Straftat. Worauf wollen Sie hinaus? Ich begehe eine Straftat, wenn ich so weitermache. Und Sie machen sich mitverantwortlich, wenn Sie mich nicht bald heilen. Ich denke nicht, dass Sie sich strafbar machen. Mindestens 250 Mal seit heute Morgen seine Nachrichten gelesen und analysiert. Alles, was es über ihn online gibt, gelesen, angeschaut und analysiert. Manchmal mehrmals in einer Minute. Die Zeit vergeht nicht und dann vergeht sie doch. Tage vergehen. Ich weiß nicht, wozu ich noch in der Lage bin. Ich traue mir selbst nicht mehr. Ich bin eine Stalkerin, Mann. Das ist mein Krankheitsbild. Das muss Ihnen doch jetzt verdammt nochmal auffallen. Inaktiv seit über einer Stunde. Ich lese das und ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Was brauchen Sie noch, um festzustellen, dass ich eine Gefahr bin für mich und für andere? Wie ist es Ihnen sonst ergangen seit unserer letzten Sitzung? Die Frage kann ich eher ernst sein. Nicht gut? Ich fange an Ihnen zu zweifeln. Sind Sie sicher, dass Sie Ihren Beruf erlernt haben? Woher weiß ich, dass Sie nicht ein Pseudologe sind? Sie sind offenbar nicht in der Lage, die einfachsten Zusammenhänge zu verstehen. Ich hatte mal eine Patientin, die hatte zwei Stofftiere. Harry und Mary. Sie konnte nichts machen ohne die beiden. Die waren immer bei ihr. Selbst bei uns in der Therapiestunde. Egal, wo sie hinging, die beiden mussten dabei sein. Sie fühlte sich geschützt durch ihre Anwesenheit. Vielleicht ist ihre Bekanntschaft so etwas wie Harry und Mary. Harry und Mary? Ja. Wirklich, ich verstehe nicht, was es mit irgendetwas zu tun haben soll. Ablösung. Oh, entschuldigen Sie meinen Ausdruck, aber heute gehen Sie mir so richtig auf den Sack. Sie versichern sich doch durch Ihre ständigen Überprüfungshandlungen, ob er noch da ist, Sie nicht vergessen und letztendlich verlassen hat. Lässt Sie das nicht an Ihren Vater denken? Meinen Vater? Was? Nein, warum? Können wir bitte aufhören, ständig die Abwesenheit meines Vaters für alles Mögliche verantwortlich machen zu müssen? Sein Tod löst in mir überhaupt nichts aus, überhaupt nichts. Der Tod meines Kaninchens war für mich dramatischer als der Tod meines Vaters. Und für Ihre Mutter? Für die auch! Wir sind am Ende. Mama, was ist los mit dir? Was soll denn los sein? Na, seit Tagen gehst du mir aus dem Weg. Jetzt bin ich rum, weil ich dir einmal nicht das Essen mache. Ich arbeite für dich. Ist das nicht genug? Doch. Und ich stelle jetzt die Umleitung aus. Ich schaffe das alleine. Wieso denn? Das brauchst du nicht. Ich hab dir gesagt, es ruft kaum einer an. Mama, du beschwerst dich die ganze Zeit. Gib mir das Telefon, bitte. Schon in Ordnung. Ich kann es selber ausschalten. Nein, das kannst du nicht. Ich mache es schnell. Nein, ich mache es später, wenn du weg bist. Warum gibst du mir das Telefon nicht? Du brauchst das nicht zu machen. Ich kann es selber. Das dauert eine Minute. Gib es jetzt her. Irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Was soll denn mit mir nicht stimmen? Du willst mir das Telefon nicht geben. Das ist doch einfach nur Quatsch. Hier. So. Ich hätte es dir eh gegeben. Was ist denn das für eine Nachricht? Du kriegst Nachrichten von einem Anwalt? Wozu hast du einen iranischen Anwalt? Ich bin Anwältin. Warum fragst du mich nicht, wenn... Gib her! Das ist nichts. Darf ich mal sehen? Das ist nichts. Dann gib es mir doch kurz. Nein, lass mich. Mama! Du tust mir weh. Gib jetzt her! Nein, ich möchte nicht. Warum nicht? So, jetzt ist es gelöscht. Dass du so grob sein musst. Guck dir meinen Arm an, ganz rot. Ich schalte jetzt die Umleitung aus. Du kriegst jetzt keinen Anruf mehr. Du sagst das so? Wie? Als ob du froh bist. Na, bist du nicht froh? Doch, doch. Na, dann ist doch jetzt alles geregelt. Ich koche jetzt. Brauchst du nicht, ich muss los. Hast du keinen Hunger? Doch, aber ich habe noch zu tun. In Ordnung. Gut. Dann sag mir Bescheid, wenn ich dir was helfen kann, wegen dem Anwalt. Ja, mach dir keine Sorgen. Das ist nichts. Ja, dann gehe ich jetzt. Ich melde mich morgen. Der Wunsch nach einer ausziehbaren Couch? Ja. Warum fragen Sie so? Wie frage ich denn? Als ob Sie mich banal finden und das Gefühl haben, Ihre Zeit zu verschwenden. Sie haben mich aufgenommen, weil Sie dachten, es könnte exotisch werden. Folter, Gefängnis und das Zeugs. Stattdessen rede ich seit Wochen nur von meiner Online-Bekanntschaft. Eben sprachen Sie noch von einer Kindheitserinnerung. Ich weiß ganz genau, dass der Typ eine Übertragung ist. Wollen Sie mir nicht einfach von der Couch erzählen? Sie werden sagen, dass die Couch ein missglückter Ablösungsversuch war und dass ich im Prinzip immer noch im Bett meiner Mutter liege. Sie möchten also nicht erzählen? Doch, kann ich schon, aber Sie kommen ganz sicher zum gleichen Schluss und dann wollen Sie, dass ich für Sie arbeite und wir haben den Salat. Sie haben sich also eine Schlafcouch gewünscht? Ja, und das war nicht zu viel verlangt. Mein Zimmer war ja eine ausgebaute Abstellkammer, aber ich hatte es endlich akzeptiert und wollte das Allerbeste daraus machen. Ich habe die Mickey-Maus-Tapete abgekratzt, einen schwarzen Teppich verlegt und Roxette-Poster schief aufgehängt. Jetzt musste nur noch das verdammte Hochbett raus, dieser unleugbare Beweis, dass ich noch ein Kind war. Waren Sie das denn? Naja, ich war 11. Führerschein hatte ich noch nicht. Und dann? Ach, im Quelle-Katalog hatte ich eine Couch gesehen. Die war ziemlich hässlich, aber... Das war mir egal, die Maße passten und die war zum Ausziehen. Der Plan war, meine Freunde einzuladen, mit ihnen in meinem Zimmer zu sitzen und die Couch nachts in ein Bett zu verwandeln, wie eine große. Nicht mehr jede Nacht neben meiner Mutter mit meinen Fingern in ihrer Dauerwelle, ihren Atem imitierend. Und das nur, wenn es gut lief, sie zu Hause war und nicht arbeitete. Denn meistens stand ich am Fenster im 5. Stock und wollte springen. Ich musste das ja nicht erleben, dass sie vom Auto überfahren wird, zum Beispiel. Ist dann aber nie passiert und deshalb brauchte ich dringend die Couch. Die würde alles ändern. Ich wusste zwar, dass unsere Wohnung nicht zum Vorzeigen war, viel zu popelig im Vergleich zu den reichen Kindern aus meiner Klasse, aber es war ein Anfang. Und dann... Dann... Dann... Passte sie nicht durch die Tür. Die Couch. Ja. Ich habe sie so gehasst. Ich wollte, dass sie tot ist. Immer musste mein Leben schwer sein. Ich habe doch nie nach irgendwas gefragt, mich nie darüber beschwert, dass wir uns nichts leisten konnten. Das erste und einzige Mal, dass ich etwas wollte, nein, brauchte, da musste sie es für mich ruinieren. Oh, wie ich sie verachtet habe für unser Scheißleben. Oh, dabei konnte sie doch gar nichts dafür. Sie hatte ja auch niemanden außer mir. Keine Eltern, keinen Mann. Wir hatten nur einander und ich war bereit, sie zu verstoßen. Wie konnte ich nur nach allem, was sie erleben musste? Also schrieb ich wie eine Wildgewordene in mein Tagebuch. Die Seiten verwandelten sich in Wellen unter meinen Tränen. Kaum ein Wort war mehr lesbar und ich entschuldigte mich für meine Wut und hoffte, sie würde meine Seiten heimlich lesen und mir verzeihen für meine Undankbarkeit. Ach. Wir müssen für heute schließen. Was? Jetzt schon? Mama, ich bin's. Ich hab dir... Oh nein. Oh, Idiot. Oh, verdammte Scheiße. Ich bin so dumm. Dumm, einfach nur dumm. Mama, ich habe meine Tasche im Taxi liegen lassen. Bitte keinen Vortrag jetzt. Ich weiß es selbst. Oh, ich habe so eine schöne Lampe für dich gefunden und Blumen gekauft. Ich muss den Taxi nehmen. Die Lampe wiegt mindestens 30 Kilo. Aber sie wird dir gefallen. Also ich habe sofort an dich gedacht. Das sind Ranunkeln. Die verkaufen sie gerade. Und ich möchte jetzt nichts von Ranunkeln auf deinem Wunschgrab hören. Ich tue sie in die Vase, okay? Die ich dir geschenkt habe. Warum benutzt du sie nie? Du kannst nicht alles, was ich dir schenke, eingepackt lassen. Mama? Mama? Ja, hallo. Ich habe, also, meine Mutter, die ist verschwunden und ich habe... Nein, ich will nicht die Polizei rufen. Ich brauche mein Handy und meine Tasche. Genau, ich habe das bei Ihnen im Taxi liegen lassen. Ja... Na, dann halt bei einem der Fahrer. Weiß nicht bei welchem. Haben Sie nichts gefunden? Eine graue Handtasche. Wann? Nein, ich brauche sie dringend. Hören Sie, ich muss meine Mutter finden. Die ist verschwunden. Die verschwindet nicht einfach so. Die geht überhaupt nie aus dem Haus. Was? Weiß ich nicht, seit wann? Oh Gott, seit wann? Heute Morgen vielleicht? Oder vielleicht schon gestern? Sie hat mich bestimmt versucht anzurufen. Ich brauche jetzt meine Mutter. Mein Handy. Wo ist es? Haben Sie es? Ja, auf der Nummer. Okay, danke. Ja. Ja, hallo, hier ist Tara. Tara, die vom Chat. Also, wir chatten, meine ich. Ich dachte, ich melde mich mal in echt, weil... Ja, ich ja länger nichts mehr von dir gehört habe. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe gesehen, dass deine Seite immer mehr Follower hat. Das ist toll. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich will dich auch nicht länger aufhalten, aber hättest du vielleicht Lust, dich mal zu treffen? So, außerhalb des Internets. Die Woche ist bei mir auch schwierig. Nee, müssen wir überhaupt nicht. Wir können das ganz spontan ausmachen. Alles klar. Bis dann. Ja, hallo? Wer ist da? Ob ich was? Ja, das bin ich. Also die Tochter, Tara Amin. Mit wem wollen Sie sprechen? Mit mir oder meiner Mutter? Also meine Mutter ist allerdings zurzeit... verschwunden. Ja, aus dem Iran. Also meine Eltern, ich war noch nie da. Ich bin hier aufgewachsen. Warum? Ich verstehe jetzt nicht genau, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe nicht gesagt, dass ich hier geboren bin, nur dass ich hier aufgewachsen bin. Ja, okay, ich war mal da, aber ich war ein Baby, als wir hergekommen sind. Ja, ist das jetzt ein Verhör? Ja, 1981 bin ich geboren. Nein, keine Schah-Anhänger, sie waren Marxisten. Was? Nein, natürlich nicht. Sie wurden von Khomeini verfolgt. Hä? Warum wollen Sie das alles überhaupt wissen? Sind Sie der Anwalt? Der Anwalt von meiner Mutter, der ihr die Nachrichten geschickt hat? Ich reg mich nicht auf, ich weiß nur nicht, warum ich hier befragt werde. Am 28. August 1981 in Teheran. Woher wissen Sie das? Wo ist meine Mutter? Sind Sie gerade mit ihr? Wenn Sie mir jetzt nicht sofort sagen, wo meine Mutter ist, rufe ich die Polizei. Ach ja, wer sind Sie dann? Das soll ein Witz sein, oder? Meine Tasche, wovon reden Sie? Der Taxifahrer? Oh, mein Gott. Sie haben meine Tasche gefunden. Oh, entschuldigen Sie bitte. Ach, das tut mir leid. Ich dachte... Oh, das ist mir jetzt wahnsinnig unangenehm. Ja, na klar, Sie sind Perser. Mein Persisch ist leider zu schlecht. Sie waren auch politisch aktiv. Ach so, deshalb fragen Sie, verzeihen Sie mir. Ich wollte nicht unhöflich sein. Mein Vater, ja, nein, der lebt leider nicht mehr. Ja, genau, er wurde, Sie wissen schon, ja, genau. Danke. Meine Mutter, doch, die lebt noch. Glücklicherweise lebt die noch. Nein, sie ist nicht wirklich verschwunden, also hoffe ich zumindest. Ich sollte mich jetzt aber auch mal darum kümmern. Das ist doch nicht nötig. Ich hole Sie selbst ab. Nein, wirklich, Sie haben schon genug für mich getan. Ich bitte Sie, Torov Nakunin. Ich hole Sie morgen ab. Ja, das ist meine Adresse, aber ich bin in der gleichen Straße, Nummer 87, bei meiner Mutter. Aber Sie müssen wirklich nicht. Ich bitte Sie. Gut, danke. Das ist sehr nett. Auf Wiedersehen und tausendmal danke. Sie haben zwei neue und eine gespeicherte Nachricht. Erste neue Nachricht, heute 17.43 Uhr. Hallo Mama, ich bin's. Ich bin gerade auf dem Markt und wollte gleich vorbeikommen. Ruf mich zurück, falls du was brauchst. Hab dich lieb. Tschüss. Nächste neue Nachricht, heute 11.21 Uhr. Hallo Schala, ich bin es, Dunya Zayi. Ich wollte mich nochmal bedanken für das tolle Gespräch gestern. Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Es tut so gut, mit jemandem zu sprechen. Der einen versteht. Samir ist dir auch so dankbar. Du gibst uns allen Hoffnung. Wir glauben fest daran, dass sein Asylantrag noch anerkannt wird. Me bas tashakkuri mikono. می و سمیر جان می خواهیم شما رو بره نان چاش مهمان کنیم. اگه قبول کنید بسیار خوش میشیم. به امان خدا. Erste gespeicherte Nachricht. Gestern 4.32 Uhr. Schala, meine Liebe. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte dir nur sagen, dass ich es beeindruckend und ungeheuer mutig finde, was du machst. Mein tiefen Respekt. Du kannst dich jederzeit bei uns melden, wenn du sprechen möchtest. Ich schicke dir eine große Umarmung und viel Kraft. Freue mich, von dir zu hören. Ja, Tara, es ist untypisch, aber... Ich ruf nochmal an. Das wird nichts ändern. Es müssen 48 Stunden vergangen sein. Hat er doch gerade erklärt. Aber das ist doch verrückt. Die können das doch nicht für alle Personen gleich bestimmen. Die wissen doch nicht, dass meine Mutter so gut wie nie das Haus verlässt. Und wenn, dann erzählt sie mir doch immer 100 Mal, wohin sie geht. Es ist was passiert. Was Schlimmes, ich spüre das. Vielleicht hast du recht, aber jetzt können wir doch nichts machen, oder? Du hast die Krankenhäuser angerufen, die Polizei kann erst ab morgen was tun. Wir müssen also warten. Ich wünschte, sie würde noch rauchen. Was? Warum? Wie bei der Wassergeschichte. Welche Wassergeschichte? Bitte, Rabia. Oh, du erwartest nicht wirklich, dass ich jede Geschichte aus deinem Leben auf Stichwort genau kenne. Ich kenne jede aus deinem. Erzähl schon. Ich habe doch, als ich noch ganz klein war, nachts im Schlaf immer Ob, also Wasser auf Persisch, gerufen. Und dann kam meine Mutter mit einem Glas Wasser zu mir ans Bett. Ich habe getrunken und weitergeschlafen. Eines Nachts aber habe ich Ob gerufen und sie kam nicht. Ich habe so lange weitergerufen, bis ich wach wurde und sie suchen gegangen bin, aber sie war verschwunden. Panisch lief ich durch die Wohnung. Ich fühlte mich unendlich verloren und auf einmal klingelte das Telefon. Ich hatte bis dahin noch nie das Telefon alleine abgehoben. Es klingelte schrill und beängstigend. Es war so dunkel, ich konnte kaum was sehen. Ich hob also ab und meine Tante war am Telefon. Ihre vertraute Stimme ließ mich noch mehr weinen. Ich kann mich nicht mehr an das Ende der Geschichte erinnern, aber später erzählte man mir, sie war nur Zigaretten kaufen und es war gar nicht Nacht, sondern früher Abend. Im Winter wird es früh dunkel. Die kannte ich nicht, die Geschichte. Glaubst du denn, ich kann dich jetzt allein lassen? Oskar hat morgen früh Turnier und ich habe ihm versprochen zu kommen. Ja, klar. Geh ruhig. Sie wird auch dieses Mal wiederkommen. Mach dir keine Sorgen. Du bist ja jetzt schon groß, stimmt's? Ja, stimmt. Danke. Rabia. Ja? Worum ging die Szene in Oskars Computerspiel? Welches? Das mit der Folterszene. Also, da gibt es einen Spieler, der aufgefordert wird, einen Herrn K. zu foltern, um sein Ziel zu erreichen. Und dazu muss er sich zwischen verschiedenen Instrumenten entscheiden. Was für Instrumenten? Na, weiß ich nicht genau. Zangen, Metallrohre, Waterboarding, solche Sachen. Und wenn der Spieler das nicht will? Die Option gibt's nicht. Die Szene kann eben nicht übersprungen werden. Verstehe. Ich habe es ihm verboten, aber alle seine Freunde spielen das und da ist es schwer für ihn einzusehen, dass er das nicht darf. Sei nicht so streng mit ihm. Es ist immer noch ein Spiel. Oh. Vielleicht. Ich weiß es auch nicht. Schlaf jetzt. Ich melde mich morgen. Alles klar. Wünsch Oskar Glück von mir fürs Turnier. Mach ich. Kommen Sie doch rein. Wollen Sie was trinken? Ein Tee vielleicht oder Kaffee? Das ist sehr nett von Ihnen. Aber ich muss gleich weiter. Meine Schicht fängt an. Nett von Ihnen, extra vorbeizukommen. Lassen Sie mich doch wenigstens einen Tee machen, bitte. Er ist so gut wie fertig. In Ordnung. Aber nur kurz. Danke. Ich will Ihnen wirklich keine Umstände machen. Aber Sie hatten doch Umstände mit meiner Tasche. Ist mir wirklich alles sehr peinlich. Sorry nochmals. Es ist doch mehr als verständlich, dass Sie nicht jedem wildfremden Menschen Ihre Lebensgeschichte erzählen wollen. Außerdem war es doch von mir unverschämt, Sie so auszufragen. Und das ist auch sonst nicht meine Art. Nur haben mich Ihr Ausweis und Ihr Bild neugierig gemacht. Und dass Sie in Teheran geboren wurden. Kommen Sie denn auch aus Teheran? Ja, das ist jetzt schon fast ein ganzes Leben her, mehr als 25 Jahre. Ich habe aufgehört, daran zu glauben, das Land je wiederzusehen. Das sagt meine Mutter auch immer. Aber sie möchte auch unter keinen Umständen wieder zurück. Manchmal denke ich, sie hasst alles, was mit dem Iran zu tun hat. Wir essen nicht mal Persisch. Das sind die schlechten Erfahrungen, das müssen Sie verstehen. Und Ihr Vater lebt nicht mehr, meinten Sie? Nein, nicht mehr. Sie haben ihn, wie soll ich sagen, ermordet. Das habe ich mir gedacht. Im Evin-Gefängnis, vermute ich? Ja. Mein Beileid. Wissen Sie, mein Bruder war ebenfalls im Evin. Er hat überlebt. Aber bis heute hatte er Schuldgefühle. Hat später bei den Massengräbern nach seinen Freunden gesucht und immer nur geschrien. Wir wären fast verhaftet worden. Immerhin sind wir jetzt weit weg von diesen Verbrechern, die immer noch an der Macht sitzen und tun, was sie seit jeher tun. Wir schauen aus der Ferne zu. Was bleibt uns auch übrig? Ich halte auch nichts von dem Tribunal. Was soll das bringen? Eine Anklage ohne Angeklagten? Das ist doch eine Farce. Für meinen Bruder allerdings bedeutet es die Welt, dort zu sein. Seit Wochen ist er im Ausnahmezustand. Bereitet sich vor, macht sich Notizen. Seit 3 Tagen laufen jetzt schon die Anhörungen. Heute ist der letzte Tag und er war immer noch nicht dran. Wo ist Ihr Bruder? In Den Haag, beim Tribunal. Beim Internationalen Gerichtshof? Ja, es ist ein symbolisches Volkstribunal, in dem der Iran für seine Verbrechen angeklagt wird, ohne anwesend zu sein. Was für die ja recht praktisch ist. Verzeihen Sie meinen Zynismus. Aha. Ja, und warum sind Sie nicht da, wenn ich fragen darf? Weil niemand mit mir darüber gesprochen hat. Ja, aber Ihre Mutter muss doch davon gewusst haben. Das weiß ich nicht. Naja, bestimmt redet sie nicht gerne darüber. Sie wissen ja, wie wir Iraner sind. Wir würden alles verheimlichen, nur um jemanden nicht zu belasten. Es gibt einen Livestream im Internet. Da kann man sich alle Aussagen anschauen. Ist vielleicht auch aus juristischer Perspektive interessant für Sie. So, jetzt muss ich los. Es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, ich habe nicht so viel Ihrer Zeit in Anspruch genommen. Und vor allem hoffe ich, Ihr Vater ruht in Frieden. Machen Sie es gut. Und danke nochmal für den Tee. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt so emotional werde. Es ist für mich immer sehr bewegend, die Kinder der Gefangenen zu treffen. So, ich werde jetzt nicht weinen. Darf ich Sie kurz umarmen, damit die Situation nicht noch unangenehmer wird? Ich musste an der Krankenstation vorbei, wo die Gefangenen untergebracht waren, die gefoltert wurden. Kein einziger von ihnen konnte sich auf den Beinen halten. Sie versuchten, sich auf ihren Hintern nach vorne zu bewegen, was ihre Verletzungen und Infektionen verschlimmerte. Ich empfand es als größere Folter, ihre entstellten Körper zu sehen, als selbst gefoltert zu werden. Ich bekam Schlafprobleme und dachte, selbst in wachen Momenten, dass ich durch ein Blutbad laufe. Der Geruch in meiner Nase war so stark, dass mir immer übel war. Die unentwegt aus den Lautsprechern kommenden Korangesänge machten uns krank und galten der zusätzlichen Demoralisierung. Diejenigen, die Armbanduhren hatten, versuchten sich mit dem Glas des Ziffernblatts das Leben zu nehmen. Mir fehlte dazu der Mut. Ich hatte ja noch meine Tochter, die draußen auf mich wartete. Meine Mutter ist verschwunden und ich glaube, also ich habe erfahren, dass sie vielleicht, ich weiß es nicht sicher, aber dass sie bei einem Tribunal sein könnte, bei dem es um das Gefängnis und diese schrecklichen Sachen geht. Und ich habe das Gefühl, ich werde verrückt, da ich nicht atmen kann und deshalb... Setzen Sie sich doch. Jetzt versuchen Sie erstmal zu Atem zu kommen. Legen Sie Ihre Hand auf den Bauch und konzentrieren Sie sich auf Ihre Ausatmung. Aber ich kriege ja nicht genug Luft. Ich brauche ja mehr Luft. Ich verstehe, aber Sie haben nur den Eindruck, Sie bekommen nicht genug Luft. Tatsächlich haben Sie zu viel Luft in der Lunge. Also versuchen Sie jetzt erstmal mit der Ausatmung die Hand vom Bauch nach außen zu schieben. So. Es ist nur so, dass ich nicht mal weiß, ob sie dort ist oder wo sie überhaupt ist und warum sie einfach so verschwindet, ohne mir zu sagen, wohin. Haben Sie denn versucht, sie zu erreichen? Also, erst schon, aber da war mein Telefon weg und jetzt nicht nochmal. Was ist denn Ihre Fantasie, wo sie jetzt ist? Das weiß ich nicht. Aber es muss schrecklich sein, sonst wird sie sich ja melden. Sie könnten sie aber schon anrufen und sie fragen, richtig? Nein, das kann ich nicht. Warum nicht? Weil, wenn es damit zu tun hat, dann können wir nicht darüber sprechen. Es geht auf keinen Fall. Das mag von mir aus kulturell bedingt sein, was es auf keinen Fall ist, aber es ist einfach so. Und wenn Sie es doch tun würden? Was? Darüber zu sprechen, womit Ihre Abwesenheit zu tun haben könnte. Mit der Vergangenheit natürlich. Ich denke, es hat etwas mit der Vergangenheit zu tun. Und die ist doch vergangen. Also lassen wir sie hinter uns und rennen nach vorne. Wissen Sie, ich denke, es ist nicht zu verurteilen, dass sie nach vorne rennen. Wir tun das immer schon so. Unser ganzes Leben. Andere gehen, wir rennen. Warum tut sie das? Warum sagt sie nichts? Was ist ihr denn passiert? Sie war nur kurz im Gefängnis, nicht so lange wie mein Vater. Sie war nur ein paar Monate da, dann war sie raus. Warum sagt sie dann aus? Was, wenn sie gar nicht dort ist, sondern ihr etwas passiert ist? Vielleicht ist sie überfallen worden oder sie ist vom Auto angefahren worden. Und jetzt liegt sie irgendwo tot. Und dann? Wie soll es denn mit mir weitergehen? Wo soll ich dann hin? Wer passt dann auf mich? Ich muss jetzt los. Ist die Stunde zu Ende? Bestimmt ist sie zu Ende. Sie ist immer zu Ende. Ich muss jetzt gehen. Danke für Ihre Hilfe. Hallo? Ich frag mich schon, ob du mich gar nicht sehen willst, weil ich es vielleicht nicht wert bin. Kann ja sein. Sonst würdest du ja antworten oder schreiben. Letzte Woche zum Beispiel, da... wir waren ja verabredet. Ich habe ja gewartet und das war gar nicht so einfach. Zu wissen, dass du immer online bist und nicht mich meinst. Wo ich doch immer an dich denke. Was du gerade tust. Wie es dir geht, wo du bist, ob du auch manchmal an mich denkst, so für eine Sekunde. Ich erwarte auch gar nicht, dass du ständig an mich denkst. Nur manchmal eben, da wär's schön. Dann könnte es mich auch wieder ein bisschen mehr geben. Aber ich verstehe, dass das schwierig sein muss, mit mir zu reden. Ich kenne das auch schon. 35 Jahre schon. Ist auch okay. Wenn einer damit umgehen kann, bin ich das. Ja. Was? Nein, hey. Das war nur ein Spaß. Ja, absolut. Ich übe nur für einen Mandanten. Ich bin doch Anwältin. Habe ich dir das eigentlich schon mal erzählt? Sogar eine ziemlich erfolgreiche. Und im Moment da vertrete ich einen Mann, Samir Zahir. Ups, das darf ich gar nicht sagen. Also so ein Mann, also, und ich ermutige ihn, Dinge auszusprechen, die ihm schwerfallen. Nein, das liegt ihm auf dem Herzen. Sorry, ich hätte dich warnen müssen, wollte das mal ausprobieren. Du wurdest benutzt. Haha, tut mir leid. Alles gut. Was? Heute Abend? Du hast Zeit heute Abend? Nee, doch, das wäre toll. Wow, super. Ja, ich freue mich. Hey. Ja, vorm Hauptbahnhof, bei dem Parfümgeschäft. 8 Uhr, passt perfekt. Danke, ich meine bis gleich. Rabia, ich bin's. Ich mach gerade was Dummes. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe das Gefühl, ich werde verrückt. Jetzt ganz langsam. Was ist los? Ist was mit dem Date? Welches Date? Ach so, ja, nein, der ist nicht gekommen. Ist egal, ist was anderes. Was? Meine Mutter ist wieder aufgetaucht. Beziehungsweise ich habe sie gerade zufällig gesehen am Bahnhof. Ja, und warum bist du nicht zu ihr gegangen? Ich weiß es nicht. Ich bin ihr jetzt gefolgt. Nur kurz, um zu sehen, was sie tut. Und jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Tada. Warte, sie geht in ein Restaurant. In ein persisches Restaurant. Alleine? Sie geht nie persisch essen. Was macht sie jetzt? Nichts. Sie hat sich hingesetzt und schaut nur vor sich hin. Komisch. Warte, ich schick dir ein Foto. Claudia! Sie hat mich angeschaut. In der Sekunde, als ich abgedrückt habe, hat sie direkt in die Kamera geguckt. Mitten rein. Mich angeschaut. So, als ob sie die ganze Zeit mich gesehen hätte. Aber jetzt... Da ist das Foto weg. Woher weiß ich denn jetzt, ob sie mich wirklich gesehen hat? Oder vielleicht hat sie das gar nicht. Oh Gott, Rabia, vielleicht hat sie das gar nicht. Mich gesehen, meine ich. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Etwas stimmt mit meiner Geschichte nicht. Etwas hat von Anfang an nicht gestimmt. Meinst du, ich werde verrückt? Kann doch sein. Vielleicht ist das der Anfang. Rabia? Hallo, Rabia, bist du noch da? Ja, ich komme jetzt zu dir. Bleib, wo du bist. Das ist auch gerade dein Ding. Es ist nicht zu fassen. Genau so. Was für ein Spaß. Er hatte mir versprochen, dass wir ins offene Meer rausschwimmen und nie wieder zurückkommen. Das war ein fucking Suizidvorschlag. Aber so romantisch. Oh Gott, Scheiß, war das romantisch. Ich bin um mein Leben gerannt, um dich zu trösten. Und du hast auf den Stufen vor eurer Wohnung gesessen und warst überzeugt, dass das Leben nicht mehr weitergeht. Oh, ich dachte, wir bleiben für immer zusammen. Wir waren 14. Stell dir vor, du wärst heute noch mit ihm zusammen. Er behauptet immer noch, dass es der Fehler seines Lebens war. Ja, war es auch. Wer denkt, wer er ist? Hast du damals auch gesagt. Es gilt auch heute noch. Auch für diesen Vogel, der dir nicht antwortet und dich versetzt. Wer denkt der, wer er ist? Ja, aber echt. Warum habe ich nur so Angst vor diesem verdammten Verlassenwerden? Keine Ahnung. Es ist halt dein Ding. Meins ist was anderes. Was ist deins? Dass ich immer will, dass mich jemand an die Hand nimmt und mir zeigt, wie die Welt funktioniert. Umsorgt werden, schätze ich. Ich traue mir nicht zu, dass ich selbst weiß, wie es geht. Dabei bist du die Beste. Nein, du. Nein, du. Du. Halt jetzt die Klappe, du. Oh, ich frie mir den Arsch ab. Wollen wir hochgehen? Man sollte nicht auf Stufen sitzen. In Monaten, die ein R im Wort haben. Es ist Mai. Wahrscheinlich gab es die Klimakatastrophe doch nicht, als das Sprichwort erfunden wurde. Ich muss dir was zeigen. Und ich will es nicht alleine anschauen. Jetzt mach doch nicht so ein Geheimnis drum. Mach ich nicht. Es ist nur... Ich weiß, wo meine Mutter war. Wie? Woher denn? Hast du doch mit ihr gesprochen? Nein. Ich habe Angst. Was ist das? Ihre Aussage. Übers Gefängnis. Im Iran? Nein, in Sulzdorf. Ist ja gut. Oh Gott, da ist sie. Oh Gott. Ich drücke jetzt auf Play, okay? Okay, ich bin da. Mach dir keine Sorgen. Kamen Sie nach Ihrer Festnahme sofort ins Gefängnis? Ich bekam wie alle anderen Gefangenen eine Augenbinde. Dann wurde ich in ein Auto gesteckt und ins Gefängnis gebracht. Erst dort merkt man dann, wo man eigentlich ist. Die Augenbinde wurde dann in der Zelle abgenommen? In der Zelle wurde dann die Augenbinde abgenommen. Waren Sie da allein? Es waren 5 andere mit in der Zelle. 5 andere Frauen? Ja. Wie sah diese Zelle aus? Sie hatte vielleicht 6 Quadratmeter. Was stand in der Zelle? Eine Toilette und ein Waschbecken. Gab es ein Fenster? Ein kleines vergittertes Fenster, vielleicht 25 mal 25 Zentimeter. Im Evin-Gefängnis gab es keine Betten. Die Menschen haben auf dem Boden geschlafen. 6 Personen auf 6 Quadratmetern. War es ein Steinboden? Ja. Was für Frauen waren in der Zelle? Schülerinnen wie Sie? Die älteste, glaube ich, war 21 oder 20. Die meisten waren Schülerinnen. 3 von ihnen waren schwer verletzt. Sie waren gerade gefoltert worden. Die iranische Methode der Folter war, dass den Frauen auf die Füße geschlagen wurde. Man hängte sie kopfüber auf, fixierte sie und schlug sie. Die drei Frauen hatten stark angeschwollene Beine. Sie bluteten. Waren das Stockschläge? Nein. Sie schlugen mit einer Peitsche auf die Fußsohle. Es gab einen Spruch in den iranischen Gefängnissen. Die Füße sind das zweite Gedächtnis. Aber ich glaube, man hatte überhaupt kein Gefühl. Man ist paralysiert. Das Erste, was schlimm für mich war, dass ich vor 5 anderen auf die Toilette gehen musste. Dann sitzen da 5 Frauen und man weiß nicht, wie man auf die Toilette gehen soll. Da ist dieses Schamgefühl. Man fragt sich, wo bin ich? Was passiert jetzt? Ich glaube, dass viele Menschen unglaublich erniedrigt worden sind. Das war sehr systematisch. Man hat die Menschen gebrochen. Am Ende haben sie keine Identität mehr. Welche Rolle spielte, dass Sie eine Frau sind? Ich war ja schwanger, als ich ins Gefängnis kam. Ich habe meine Tochter im Gefängnis zur Welt gebracht. Diese Verletzbarkeit, die man allein, weil man eine Frau ist, erlebt, wird unheimlich ausgenutzt. Vergewaltigung heißt nicht nur, dass einen das Geschlechtsorgan eines Mannes vergewaltigt. Im Gefängnis wird man tagtäglich vergewaltigt. In der Seele vergewaltigt. Als Frau ist man da schutzlos. Ihre Schwangerschaft hat Sie nicht vor der Folter geschützt? Nein. Nein. Ich habe meine Tochter mit verbundenen Augen zur Welt gebracht. Schwangerschaft ist kein Schutz, im Gegenteil. Jede schwangere Frau fühlt, ich muss mein Kind beschützen. Man hat stundenlang auf dem Boden gesessen und wurde von den Männern mit riesigen Militärstiefeln in den Bauch getreten. Und diese wussten, dass manche Frauen schwanger sind. Und das war noch nicht mal eine Verhörsituation. Einfach so? Einfach so. Man musste einen Schleier tragen und manchmal schauten da 1-2 Haare darunter hervor. Das wusste man selbst nicht, weil ja die Augen verbunden waren. Dann sind die Männer gekommen und haben einem mit den riesigen Stiefeln in den Bauch getreten und gesagt, jetzt bedeck mal deine Haare. Die Männer aber hat man nie gesehen. Man hat nur die Stiefel gesehen. Ich habe keinen dieser Männer jemals in meinem Leben gesehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was bei diesem Tribunal wichtig ist. Sie sind von Menschen gefoltert, erniedrigt, vergewaltigt worden, von denen sie nicht einmal ein Gesicht kennen. Nur die Stimmen. Ich kenne die Stimmen. Es gibt Berichte darüber. Man hat andauernd diese Stimmen in den Träumen im Kopf. Mama? Ja? Hallo, mein Schatz. Wo warst du? Ach. Ist dir was passiert? Nein, nein, nein. Mama, ich hab... Schala, hier ist Rabia. Wie schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns Sorgen gemacht. Tara hat dir Blumen gekauft. Hast du sie gesehen? Die schönen Pfingstrosen, sie wollte dir eine Freude machen, aber dann warst du nicht da. Wir haben uns gefragt, wo du bist. Ranunkeln. Was? Nichts. Was machst du hier, Charla? Sollen wir vorbeikommen, etwas gemeinsam kochen? Bitte, Rabia, lass sie. Geh ruhig, ich schaff das schon. Mama? Ich bin nur müde, ich muss mich hinlegen. Ja. Ich bin nur müde. Okay. Ich muss mich hinlegen. Ja, mach nur. Ja, ich werde später, werde ich was... Was? Alles okay. Ich muss mich nur hinlegen. Ja. Ich bin sehr müde. Okay. Ich werde Ihnen heute keine Vorwürfe machen. Aus dem einfachen Grund, dass Sie für Ihre Unwissenheit nichts können. Sie haben geglaubt, was Sie gesagt haben, und wie sollte das auch anders sein? Ihre Lebenserfahrung ist ja eine völlig andere als meine. Sie sind deutsch. Sehr deutsch. Eine richtige Kartoffel, wie Rabia sagen würde. Sie kommen sehr wahrscheinlich aus einer dieser bürgerlichen Familien, was nicht heißt, dass Ihre Eltern keine Nazis waren und Sie sich nicht auch gegen sie aufgelehnt haben. Zwar nicht so richtig rebellisch, aber so gut es eben ging. Ich vermute, Ihre Doktorarbeit handelte von den Tätern und Mitläufern. Nein, von den Kindern der Täter und der Mitläufer. Also im Grunde von Ihnen. Aber dieses Kapitel haben Sie schon lange hinter sich gelassen. Ihre Eltern leben ja nicht mehr. Sie sind schon um die 70, richtig? Das tut mir leid. Ich meine, das mit Ihren Eltern. Sagt Ihnen eigentlich jemand noch, dass es bedauerlich ist, dass Sie keine Eltern mehr haben, oder ist das ab einem bestimmten Alter normal? Mir tut es nämlich wirklich leid. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie Ihre Eltern vermissen. Auch wenn Sie Nazis waren. Sind ja trotzdem Eltern. Gott sei Dank haben Sie Ihre Frau noch. Und Sie haben Enkelkinder. Also eine ganz neue, unschuldige Generation. Mit Ihrer Frau sind Sie ja schon ein ganzes Leben zusammen. Das weiß ich mit Sicherheit. Sie haben ja das ein oder andere Mal die Abstinenzregel gebrochen. In den Momenten war ich immer sehr stolz auf Sie. Bei Ihnen Freudianern ist das ja ein Riesending. Dieses Jahr nicht über sich selber sprechen. So als existierten Sie wirklich nur hier auf diesem Chesterfield-Sessel. Aber ich sehe hier weder Ihre Frau noch irgendwelche Enkelkinder. Sie können also nicht verschleiern, dass Sie ein Leben außerhalb dieses Sessels führen. Ist ja auch nicht schlimm. Zeigt doch nur umso mehr, dass Sie mich letztendlich nicht verstehen können. Worauf ich hinaus will, Sie lagen grandios daneben. Die Fantasie vom Grauen ist nicht schlimmer als die Realität. Die Realität, die hässliche, kann noch jede so grauenhafte Vorstellung weit überragen. Die einzige Frage, die bleibt, ist, womit lagen Sie überhaupt richtig? Meine Frau ist letztes Jahr im Dezember gestorben. Ich musste 3 Wochen unsere Sitzung aussetzen. Sie erinnern sich vielleicht. In der Zeit habe ich mich oft gefragt, womit ich in meinem Leben eigentlich richtig lag. Erinnerung. Ist doch eine erstaunliche Angelegenheit. Man würde denken, es sind die großen, entscheidenden Momente, die bleiben. Sind es aber nicht. Es sind Augenblicke. Fragmente eines Moments. Wie an jenem Morgen auf der Bank, als die Sonne durch ihr schütter werdendes Haar fällt und sie sich dafür furchtbar schämt und ich sie so schön finde, dass es wehtut. Hätte ich ihr doch bloß ihre Scham nehmen können. Ihre Haut so transparent. Ihr Lächeln so kraftlos. Und ich wollte ihr sagen, dass ich ihr mein Leben schenken würde, weil ohne sie die Welt ein trostloser Ort sein wird und dass das Leben sie braucht. Ihr Haar, ihre Haut, ihr Lächeln. Doch der Tod schlägt ohne Rücksicht zu. und entlässt uns in dieses bisschen Restleben unversöhnt. Ohne Antwort. Ohne Gerechtigkeit. Diese Wunde heilt doch nicht. Nicht mal durch die Zeit, wie man so schön sagt. Aber dann, völlig unerwartet, trifft einen so ein flüchtiger, großer Moment und man sieht wieder etwas. Die unendliche Vielfalt von Grün zum Beispiel. Oder man hört ein Gespräch zwischen einer Frau und ihrem kleinen Sohn und fragt sich, ob die wohl schon die ganze Zeit gesprochen haben. Das ist, als habe jemand einem auf die Schulter getippt und man ist aus einem Tagtraum aufgewacht. Hinein in diesen Moment mit all seinen Geräuschen und Farben. Und dann tanzt man auch mal wieder, völlig unverhofft, zu einem Lied im Radio. Nicht mehr zu zweit, das ist klar, aber allein und irgendwie ist es auch okay. Irgendwie ist es okay, am Leben zu sein. Das ist sogar ganz schön für einen Moment. Mama? Mama, ich möchte dich nicht stören, aber... Was machst du denn da? Dass du nicht einfach mal still sein kannst. Sie hat sie einfach verlassen. Ich weiß nicht mal mehr, wer von ihnen noch lebt. Was? Von früher noch lebt? Die Mutter hat ihre Jungen verlassen. Eins ist schon tot. Alle anderen werden nach und nach sterben. Ach, die Vögel. Wer denn sonst? Hältst du mich für bekloppt? Siehst du denn aus? Was soll denn die Verkleidung? Ich treffe jemanden. Einen Mann. Na, das wird ja mal Zeit. Ich dachte schon, bei dir fehlt was. Mama. Was denn? In deinem Alter hatte ich mehrere Männer gleichzeitig und du führst dich seit Jahren wie Mutter Teresa auf. Hast du denn nie Lust auf Sex? Bitte, Mama, das ist mir unangenehm. Ach, wie bist du denn so prüde geworden? Dein Vater und ich hatten ständig Sex. Selbst als wir wussten, dass wir überwacht werden, haben wir miteinander geschlafen, als ob es keinen Morgen gäbe. Später dann, nachdem sie ihn wie ein Lamm hingerichtet hatten, waren es dann die unterschiedlichsten Männer. Damals waren Tod und Sex irgendwie verwandt. Leider stirbt schon länger keiner mehr. Vielleicht brauchst du ein bisschen existenzielle Bedrohung, um dich mal fallen zu lassen. Ich finde das nicht lustig. Ich schon. Zieh dir hohe Schuhe an, dann wird's schon laufen. Und wie lange hast du dich nicht mehr angezogen? Wieso? Gefällt dir mein Morgenmantel nicht? Ist auch egal. Verrotten tun wir eh alle. Hübsch sieht dabei keiner aus. Jetzt geh schon. So viel Zeit zum Leben bleibt dir auch nicht mehr. Wo hast du ihn denn kennengelernt? Den Mann? Ich kenne ihn nicht. Das ist so eine Art Speed-Dating. Oh weh. Naja, wird schon gut. Mach dir keine Sorgen. Du bist eine sehr schöne und intelligente Frau und das wird diesem anonymen Triebtäter schnell auffallen. Tja, bestimmt, Mama. Mama? Ja? Ich hab's gesehen. Was? Deine Aussage beim Tribunal. Ich weiß. Woher? Ich verstehe nicht, wie... Tara, ich bin deine Mutter. Ich weiß, wenn was in dir vorgeht. Wieso hast du nicht mit mir geredet? Ich wollte aber... Weil du konntest ja nicht wollen, dass ich das so erfahre, weil... Natürlich nicht. Wenn ich... Also, ich... Also, man kann... Und wenn ich wollte, ich nicht. Warum aber nicht erst mit mir sprechen? Warum mit mir immer schweigen? Du hast nie gefragt. Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Ich dachte, du fragst vielleicht irgendwann. Ich dachte, du sprichst vielleicht irgendwann. Das habe ich versucht, bestimmt hunderte Male. Aber es schien nie der richtige Zeitpunkt. Mama, es tut mir leid. Ja. Aber es war auch schön. Ich meine, das kann man ja keinem so sagen. Das wird einem ja keiner glauben. Was meinst du? Dass die Frauen ja alle für dich da waren. So schön war das ja auch. Hast du mich also nicht gesehen? Was? Wegen der Augen. Du meintest mit verbundenen Augen. Hast du mich dann nicht gesehen? Doch. Schon. Dann. Wann? Wir durften doch die Hebammen nicht sehen. Die waren doch taubab, Verräter. Und wir sollten sie nicht erkennen. Aber dann habe ich dich schon gesehen. Ich bin so müde, ich muss schlafen. Wir sehen uns morgen und dann unterhalten wir uns. In Ordnung? Ja, klar, das machen wir. Hi, also die Frage fand ich immer am schwierigsten beim Üben. 3 Minuten für eine ganze Lebensgeschichte. Puh, was nimmt man da rein, was lässt man da raus? Ich bin echt gespannt auf deine Geschichte. Du hast wahrscheinlich gar nicht geübt, sondern machst das ganz spontan. Oh weh, oh, jetzt verliere ich schon Zeit, was für ein Druck. Ich fange einfach mal an. Also, ich heiße Tala. Ist es auch okay, wenn ich rückwärts erzähle? Ja? Okay, cool, danke. Also, genau, Tala. Ich bin 35 und ich habe keine Kinder. Damit anzufangen ist jetzt total dumm, oder? Du denkst jetzt, ich will sofort Kinder und das will ich gar nicht. Ich will schon Kinder, ich liebe Kinder. Meine Freundin Rabia sagt immer, ich hätte ein Talent mit Kindern, aber ich muss jetzt nicht sofort welche bekommen. Aber also irgendwann mal wäre schön. Okay, gut. Also ja, jedenfalls bin ich Anwältin für Asylrecht. Ich liebe meinen Beruf. Ich habe ewig studiert, um das zu werden. Im Moment zum Beispiel vertrete ich einen jungen Mann, Samir. Sieht jetzt auch ja gut für ihn aus. Er spricht nicht darüber, was er erlebt hat und so kann man, naja, nur schwer anerkannt werden. Ich konnte aber den Richter überzeugen, dass es Jahre dauern kann, manchmal Jahrzehnte, bis Menschen über die Gewalt und Demütigung sprechen können, die sie erleben mussten. Und dass es welche gibt, die oft auch gar nicht sprechen können. Manchmal sind es erst ihre Kinder oder Enkel, die erzählen können von dem, wie soll ich sagen, Versehrtsein ihrer Eltern und selbst ihnen hat es dann oft auch die Sprache verschlagen. Puh, ja, jetzt sieht es gut aus für Samir und das macht mich glücklich. Er spricht jetzt auch manchmal über Kabul, über seine Kindheit und so. Jetzt nicht verrückt viel, aber ab und zu und dann lachen wir auch oft zusammen. Letztens hat er mir erzählt, wie er im Bus für eine hübsche junge Frau aufgestanden ist, um ihr seinen Platz anzubieten. Und sie ihn so gekränkt angefahren hat, ob er spinnen würde, sie sei doch noch so jung, sie habe keine Probleme zu stehen. Und er verstand ihre Empörung überhaupt nicht, aber sie erklärte ihm dann, dass man hier nur für ältere Menschen aufsteht. Ja, und jetzt sind sie zum Eisessen verabredet. Und ich habe ihm geholfen, ein Hemd auszusuchen und sie treffen sich bald. Die Woche schon, naja. Oh, die Zeit ist jetzt schon um? Jetzt habe ich gar nicht von mir erzählt. Ist nicht so schlimm, oder? Danke für das Gespräch, also fürs Zuhören. Ich glaube, ich muss mal gehen. Mir ist so nach spazieren gehen. Ist so schön grün draußen im Moment. Ist dir das auch schon aufgefallen? Alle Bäume blühen in unterschiedlichsten Grün. Ich will mir das mal anschauen. Alles Gute dir. Tschüss. Kluge Gefühle. Hörspiel nach dem Theaterstück von Mariam Sareh. Die Rollen und ihre Darsteller. Tara, Anneke Kim Sarnau. Shahla, Svetlana Schönfeld. Rabia, Maja Schöne. Der Analytiker, Werner Wölbern. Kamran, Ramin Yazdani. In weiteren Rollen, Mahin Hematpur, Katja Pilaski, Michael Prelle, Sonja Schilowitzki, Oda Thormeyer und Anne Weber. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Sabine Kaufmann. Regieassistenz: Stefanie Porat-Walsch. Regie: Andrea Ghetto. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2019. Dramaturgie: Susanne Hoffmann.